Fünftes Kapitel. Gegen 8 Uhr begann es zu dunkeln. Die Lautsprecher auf dem Turm des Golfclubs Döberitz verkündeten mit übermenschlicher Stimme das Ende der Spielzeit. Lenina und Henry brachen ihr Spiel ab und gingen ins Clubhaus zurück. Vom Gelände des Innen- und Außensekret-Trusts drang das Gebrüll der vielen tausend Rinder herüber, die mit ihren Hormonen und ihrer Milch das Rohmaterial für die große Fabrik in Segefeld lieferten. Die Dämmerung war vom unaufhörlichen Gesumm der Helikopter erfüllt. Alle 2,5 Minuten meldeten ein Glockensignal und das Schrillen von Pfeifen die Abfahrt eines der leichten Einschienenzüge, die die Golfspieler der niederen Kasten von ihren eigens abgetrennten Plätzen in die Stadt zurückbeförderten. Lenina und Henry stiegen in ihren Hubschrauber und flogen ab. In 300 Meter Höhe drosselte er den Motor und 1-2 Minuten lang schwebten sie nun ruhig über die verblassende Landschaft. In den Havelseen spiegelte sich glitzernd der lichte Westhimmel. Der letzte Purpurschein des Sonnenuntergangs über dem Horizont verblich ins Orangefarbene und höher hinauf ins gelbe und wässrige Grün. Im Norden funkelten hinter den Bäumen sämtliche Fenster in den 20 Stockwerken der Innen- und Außensekretfabrik in grellem elektrischem Glanz. Genau unter ihnen lagen die Gebäude des Golfclubs, die ausgedehnten Baracken für die niederen Kasten und jenseits einer trennenden Mauer die kleineren Häuser für Alpha- und Beta-Mitglieder. Die Zugänge zur Einschienenstation waren schwarz vom ameisenhaften, hastigen Gewimmel der niederen Kasten. Aus der gläsernen Abfahrtshalle schoss ein beleuchteter Zug ins Freie. Als sie ihm mit ihren Blicken auf seiner Fahrt in die nächtliche Ebene folgten, sahen sie den majestätischen Bau des Spandauer Krematoriums. Zum Schutz der Flugzeuge wurden die 4 hohen Schornsteine mit den scharlachroten Warnsignalen an der Spitze nachts angestrahlt. Es war ein Wahrzeichen der Gegend. »Warum haben die Schlote diese balkonartigen Dinger rundherum?« erkundigte sich Lenina. »Phosphor-Wiedergewinnung«, erklärte Henry im Telegrammstil. »Auf ihrem Weg durch den Schornstein werden die Gase 4 verschiedenen Verfahren unterzogen. Bei jeder Leichenverbrennung ging früher Phosphorpentoxid dem Umlauf verloren. Heute werden mehr als 98% davon wiedergewonnen. Über 1,5 Kilogramm von dem Leichnam eines Erwachsenen. Also nahezu 600 Tonnen Phosphor jährlich allein in Deutschland.« Er sprach mit fröhlichem Stolz und von Herzen begeistert über diese Errungenschaft, als hätte er persönlich Anteil daran. »Ein schöner Gedanke, dass wir dem Gemeinwohl nützen können, auch wenn wir schon tot sind. Wir lassen die Pflanzen wachsen.« Lenina hatte unterdessen senkrecht in die Tiefe auf die Einschienenstation hinabgeblickt. »Ein schöner Gedanke«, stimmte sie zu. »Aber merkwürdig, dass aus Alphas und Betas nicht mehr Pflanzen wachsen als aus diesen ekligen kleinen Gammas, Deltas und Epsilons dort unten.« »Alle Menschen sind chemisch-physikalisch gleich«, sagte Henry schulmeisterlich. »Sogar Epsilons leisten unentbehrliche Dienste.« »Sogar Epsilons.« Lenina entsann sich plötzlich eines Augenblicks in ihrer Schulzeit, als sie mitten in der Nacht erwacht war und zum ersten Mal bewusst das Wispern vernommen hatte, das sie in jedem Schlaf verfolgt hatte. Sie sah wieder den Mondstrahl über der langen Reihe weißer Bettchen, hörte wieder die unendlich leise Stimme, die jene unvergessenen, infolge zahlloser nächtlicher Wiederholungen unvergesslichen Worte sprach: »Jeder arbeitet für jeden. Wir können niemanden entbehren. Sogar Epsilons sind nützlich. Wir können auch Epsilons nicht entbehren. Jeder arbeitet für jeden. Wir können niemanden«, Lenina erinnerte sich, wie Angst und Überraschung sie zum ersten Mal erschüttert hatte, erinnerte sich an ihr Grübeln während einer durchwachten langen halben Stunde und dann an die allmähliche Beruhigung ihrer Gedanken unter dem Einfluss dieser unaufhörlichen Wiederholungen, an die Beruhigung und an das Gefühl der Geborgenheit und das verstohlene Näherschleichen des Schlafs. »Ich glaube, den Epsilons ist es gar nicht unangenehm, Epsilons zu sein.« »Natürlich nicht. Wie wäre das auch möglich? Sie wissen doch gar nicht, wie das ist, wenn man anders ist. Uns natürlich wäre es sehr unangenehm, aber wir sind eben anders genormt und haben überdies auch eine andere Erbmasse. »Wie froh bin ich, dass ich keine Epsilon bin«, sagte Lenina voll Überzeugung. »Wärst du aber eine Epsilon«, entgegnete Henry, »dann wärst du dank deiner Normung ebenso froh, keine Beta oder Alpha zu sein.« Er ließ den Propeller anlaufen und lenkte den Hubschrauber in Richtung Berlin. Im Westen, schräg hinter ihnen, waren das Scharlachrot und Orange fast erloschen, eine dunkle Wolkenbank war in den Zenit emporgekrochen. Als sie das Krematorium überflogen, schoss das Flugzeug plötzlich in die Höhe, hinaufgetrieben von der heißen Luftsäule, die den Schloten entstieg, und sank ebenso plötzlich wieder in der kühleren Zone dahinter. »Ein wundervoller Hops«, lachte Lenina entzückt. Aber Henrys Stimme hatte für einen Augenblick fast etwas Schwermütiges. »Weißt du auch, was dieser Hops bedeutete?«, fragte er. »Ein Mensch schied endgültig und für immer aus der Reihe der Lebenden, ging auf in einer heißen Wolke aus Gas. Ob es wohl ein Mann oder eine Frau war, ein Alpha oder ein Epsilon?« Er seufzte. Dann sagte er mit betont fröhlicher Stimme, »was immer er gewesen sein mag, eins ist jedenfalls gewiss. Er war glücklich, solange er lebte. Jeder ist heutzutage glücklich.« »Ja, jeder ist heutzutage glücklich«, echote sie. Die Worte waren ihnen 12 Jahre lang allnächtlich 150-mal wiederholt worden. Sie landeten auf dem Dach des 40 Stockwerke hohen Appartementhauses unter den Linden, in dem Henry wohnte, und begaben sich sofort in den Speisesaal hinunter. Inmitten einer fröhlich lärmenden Menge aßen sie eine vortreffliche Mahlzeit. Zum Mokain wurde Soma serviert. Lenina nahm 2 Halbgramm-Tabletten, Henry 3. Um 9:20 Uhr ging sie in die neu eröffnete Domdiele am Lustgarten hinüber. Die Nacht war mondlos und sternenklar, aber die beiden merkten glücklicherweise nichts von dieser eher bedrückenden Tatsache, denn die Lichtreklamen hielten das nächtliche Dunkel mit Erfolg ab. Hylton van der Velde und seine 16 Saxophonisten. Einladend flammten die riesigen Buchstaben auf der renovierten Fassade. Berlins größte Duft- und Farbenorgel. Allerneueste synthetische Kondensmusik. Sie traten ein. Die Luft war fast beklemmend schwer von dem Duft nach Ambra und Sandelholz. An die Kuppel des Doms hatte die Farbenorgel gerade einen tropischen Sonnenuntergang gemalt. Die 16 Saxophonisten spielten einen alten Erfolgsschlager, »Du allersüßestes Fläschchen der Welt«. 400 Paare bewegten sich im 5-Schritt über das Parkett. Lenina und Henry bildeten bald das 401. Die Saxophone jaulten melodisch wie sangesfrohe Katzen im Mondschein und stießen klagende, hohe und tiefe Töne aus, als wollten sie vor Lust ersterben. Mit einer Überfülle von Harmonien schwoll ihr bebender Chor zum Höhepunkt an, wurde lauter, immer lauter, bis endlich der Kapellmeister mit einem Wink die Äthermusik des erschütternden Schlussakkords entfesselte und die 16 Trompeter aus Fleisch und Blut glatt aus dem Dasein strich. Donner in As-Dur. Und dann, bei fast völliger Stille, in fast völliger Finsternis, folgte ein allmähliches Abschwellen, ein Diminuendo, das durch Vierteltöne tiefer und tiefer zu einem hingewisperten, lang anhaltenden Akkord hinabsank, während der Fünfviertelrhythmus darunter weiter pochte und die sekundenlange Dunkelheit mit angespanntester Erwartung lud. Plötzlich explodierte ein Sonnenaufgang und zugleich brachen die 16 in Gesang aus. »Von dir, mein Fläschchen, träum ich, Tag und Nacht. Warum hat man dich jemals aufgemacht? Der Himmel war blau, das Klima so lau. Ich kenn keinen einzigen Ort, der mir besser gefällt, als du, mein allersüßestes Fläschchen der Welt.« Zusammen mit 400 anderen Paaren bewegten sich Lenina und Henry immer und immer wieder durch die Domdiele. Aber sie waren in eine andere Welt entrückt. in die durchglühte, farbenfrohe, unendlich freundliche Welt des Soma-Rausches. Wie nett, wie schön und hinreißend unterhaltsam alle Menschen zu sein schienen. Von dir, mein Fläschchen, träum ich. Aber Lenina und Henry hatten schon, wovon sie geträumt. Sie fühlten sich geborgen, jetzt und hier, geborgen in lauem Klima, unter zeitlos blauem Himmel. Als die 16 Saxophonisten endlich erschöpft ihre Instrumente weglegten und das Synthetophon den allerneuesten Verhütungsfreudenwalzer brachte, glichen sie Zwillingsembryos, die sanft miteinander auf den Wogen eines in eine Flasche abgefüllten Ozeans von Blutsurrogat schaukelten. »Gute Nacht, liebe Freunde! Gute Nacht, liebe Freunde!« Die Lautsprecher verbargen ihren Befehl hinter herzlicher, melodiöser Höflichkeit. »Gute Nacht!« Gehorsam, wie alle anderen, verließen Lenina und Henry das Gebäude. Die bedrückenden Sterne waren ein tüchtiges Stück über den Himmel gewandert, und obgleich der schützende Schirm von Lichtreklamen zum größten Teil verschwunden war, blieb dem jungen Paar auch weiter seine selige Unkenntnis der Nacht. Eine zweite Dosis Soma, eine halbe Stunde vor Schließung der Domdiele eingenommen, hatte eine undurchdringliche Mauer zwischen der rauen Wirklichkeit und ihren Gemütern aufgerichtet. In einer Flasche verkorkt überquerten sie die Straße. Verkorkt fuhren sie mit dem Aufzug in Henrys Wohnung im 28. Stockwerk hinauf. Aber obwohl Lenina verkorkt war, trotz dem zweiten Gramm Soma vergaß sie doch nicht den vorschriftsmäßigen Empfängnisschutz. Jahrelanger gründlicher Schlafschulunterricht und malthusischer Drill dreimal die Woche zum 12. bis 17. Lebensjahr machten die Anwendungen dieser Mittel fast zu einer unwillkürlichen, unvermeidlichen Reflexbewegung wie Blinzeln. »Ach, da fällt mir etwas ein, Henry«, sagte sie, als sie aus dem Badezimmer zurückkam. »Stinny Braun lässt dich fragen, wo du diesen reizenden Patronengürtel aus grünem Safianersatz für mich besorgt hast.« Jeden zweiten Donnerstagabend hatte Sigmund zur Eintrachtsandacht zu gehen. Sie speisten ziemlich zeitig im Eldorado-Club. Helmholtz war vor kurzem dort gemäß § 2 der Vereinssatzungen zum Mitglied gewählt worden. Dann verabschiedete er sich von seinem Freund, winkte auf dem Dach einem Taxikopter und ließ sich zu der Fortson-Vereinigungssinghalle fliegen. Der Taxikopter stieg ein paar hundert Meter auf, wandte sich nordwestwärts und schon lag vor Sigmunds Augen gigantisch schön die Singhalle. Lichtüberflutet strahlte der 320 Meter lange Bau aus weißem Carrara-Marmorersatz mit schneeiger Glut über Kurärztedamm und Zoo. An jeder der vier Ecken der Landungsflächen ragte ein purpurn leuchtendes T in die Nacht. Aus den Trichtern von 24 riesigen goldenen Trompeten donnerte feierliche synthetische Musik. »Verflucht, ich komme zu spät«, sagte sich Sigmund mit einem besorgten Blick auf den großen Henry, die Singhallenturmuhr. Und während er den Taxikopter entlohnte, verkündete der große Henry auch wirklich schon, wie viel es geschlagen hatte. »Fort«, sang ein gewaltiger Bass aus allen Goldtrompeten, »fort, fort, fort, neunmal«. Sigmund hastete zum Aufzug. Die große Halle für Forttagsfeiern und andere Massenvereinigungssingereien lag im Erdgeschoss. Darüber befanden sich je 100 in einem Stockwerk die 7000 Räume, die von den Eintrachtsgruppen alle 14 Tage für ihre Andachten benutzt wurden. Sigmund fuhr in den 32. Stock hinunter und lief über den Korridor. Vor Zimmer 3210 zögerte er einen Augenblick, dann, als er sich gefasst hatte, öffnete er die Tür und trat ein. Fort sei Dank, er war nicht der Letzte. Drei von den 12 Stühlen um den kreisrunden Tisch standen noch leer. Möglichst unauffällig schlüpfte er auf den nächsten Platz, bereit, jeden noch später kommenden mit Stirnrunzeln zu empfangen. Das Mädchen zu seiner Linken wandte sich ihm zu. »Was haben Sie heute Nachmittag gespielt? Hindernis oder Elektromagnetisches?« Sigmund blickte auf, allmächtiger Fort. Es war Morgana Rothschild. Errötend gestand er keines von beiden. Erstaunt starrte ihn Morgana an. Es herrschte beklommenes Schweigen zwischen ihnen. Dann kehrte sie ihm abrupt den Rücken zu und wandte sich an den sportlicheren Mann auf ihrer anderen Seite. »Ein schöner Anfang für eine Eintrachtsandacht«, dachte Sigmund todunglücklich. Er sah voraus, dass es ihm wieder einmal nicht gelingen würde, die höchste Ekstase zu erreichen. Wenn er sich nur Zeit gelassen hätte, in Ruhe einen Platz zu wählen, statt sich auf den nächstbesten Stuhl zu drücken. Er hätte jetzt zwischen Monisma Heckel und Drahtleiter Diesel sitzen können. Stattdessen hatte er sich blindlings neben Morgana niedergelassen. Neben Morgana, oh, großer Fort. Ihre schwarzen Augenbrauen oder vielmehr ihre Braue, denn sie vereinigten sich über der Nase, großer Fort. Und noch dazu saß Marlene Deterding ihm zur Rechten. Marlenes Brauen waren nicht zusammengewachsen, aber sie war übermäßig pneumatisch. Monisma und Drahtleiter dagegen waren einwandfrei. Üppig, blond, nicht zu groß. Und jetzt setzte sich der klobige Lümmel Bosch Kawaguchi zwischen sie. Als letzte kam Saroyini Engels. »Sie kommen zu spät«, rief der Vorsänger der Gruppe ihr tadelnd zu, »dass mir das nicht wieder vorkommt.« Saroyini entschuldigte sich und glitt auf ihren Platz zwischen Bernhard Bukanowski und Valentino Bakunin. Die Gruppe war jetzt vollzählig, der Eintrachtskreis geschlossen und ohne Fehl. Mann, Frau, Mann, ein endlos wechselnder Ring um den Tisch. 12 Menschen, bereit, eins zu werden, zu verschmelzen, ihre 12 Einzeldasein an ein größeres Sein zu verlieren. Der Vorsänger erhob sich, schlug ein T und drehte die synthetische Musik an. Leise, endlose Trommelschläge und ein Orchester, Aus- und Einbläser und Über- und Unterstreicher, das schallend die kurze, unentrinnbare Melodie der ersten Eintrachtshymne immer von Neuem wiederholte, wieder und wieder. Nicht mehr das Trommelfell fing den pochenden Rhythmus auf, sondern das Zwerchfell. Das Drängen und Schmachten der Harmonien erregte nicht das Gemüt, sondern die Eingeweide, den Unterleib. Abermals schlug der Vorsänger ein Tee und setzte sich. Die Andacht hatte begonnen. Die diesem Zweck geweihten Soma-Tabletten wurden in die Mitte des Tisches gelegt. Der Eintrachtskelch, gefüllt mit Erdbeereiscreme-Soma, ging von Hand zu Hand, und 12-mal wurde mit dem Spruch »Ich trinke auf meine Auflösung« daraus getrunken. Dann sang man zu synthetischer Orchesterbegleitung die erste Eintrachtshymne. »Fort, wir sind 12, o mach uns eins, wie Tropfen im Gemeinschaftsquell. Lass laufen uns im Strom des Seins, schnell wie dein 12-PS-Modell.« 12 inbrünstige Strophen. Der Kelch machte zum zweiten Mal die Runde. »Ich trinke auf das größere Sein«, lautete jetzt der Spruch. Alle tranken. Unermüdlich spielte die Musik, die Trommeln dröhnten, das Aufschreien und Aufeinanderprallen der Harmonien wurde zur Besessenheit in den hinschmelzenden Eingeweiden. Man stimmte die zweite Eintrachtshymne an. »Komm, größeres Sein, du Trost der Massen, und schmilz uns 12 zu einem hin. Wenn unser Einzelsein wir lassen, ist es des größeren Seins Beginn.« Abermals 12 Strophen. Unterdessen begann das Soma seine Wirkung zu tun. Die Augen glänzten, die Wangen glühten, das inwendige Leuchten einer alles umfassenden Güte offenbarte sich auf jedem Gesicht durch ein glückseliges, einladendes Lächeln. Sogar Sigmund fühlte sich ein wenig hinschmelzen. Als sich Morgana Rothschild ihm strahlend zuwandte, gab es sich die größte Mühe, zurückzustrahlen. Aber diese Augenbraue, diese schwarze Einswerdung war leider noch immer da und ließ sich nicht wegleugnen, so sehr er sich auch anstrengte. Er war noch nicht genügend hingeschmolzen, ja, wenn er zwischen Monisma und Drahtleite gesessen hätte. Zum dritten Mal kreiste der Kelch. »Ich trinke auf sein Nahen«, rief Morgana Rothschild, bei der diesmal zufällig die Zeremonie begann. Ihre Stimme war laut und überschwänglich. Sie trank und reichte Sigmund den Kelch. Ich trinke auf sein Nahen, wiederholte er bei dem ehrlichen Versuch, das Nahen zu spüren. Doch der Gedanke an die Augenbraue verfolgte ihn, und das Nahen lag vor ihm noch in grauenhafter Färbe. Er trank und reichte Marlene Dieterding den Kelch. »Es wird wieder ein Misserfolg«, sagte er sich, »ich weiß es.« Aber er tat sein Möglichstes, um zu strahlen. Der Kelch hatte die Runde gemacht. Der Vorsänger gab mit erhobener Hand ein Zeichen, man stimmte die dritte Hymne an. »O, freuet euch voll Überschwang, das Allerhöchste nahet sich! Schmelzt hin bei dieser Trommeln Klang, denn ich bin du, und du bist ich!« Von Strophe zu Strophe stieg die Erregung der bebenden Stimmen. Das Nahen des Allerhöchsten lag wie eine elektrische Spannung in der Luft. Der Vorsänger schaltete die Musik ab. Als der letzte Ton der letzten Strophe verklungen war, trat lautlose Stille ein, die kribbelnde, bebende Stille gespannter Erwartung. Der Vorsänger streckte die Hand aus, und plötzlich sprach über ihnen eine Stimme, eine tiefe, kraftvolle Stimme, melodischer als die irgendeines Menschen. Voller, wärmer, beschwingt von Liebe und Sehnsucht und Hingabe, eine wunderbare, geheimnisvolle, überirdische Stimme sprach über ihren Köpfen. Ganz langsam sagte sie, »O, fort, fort, fort«, immer leiser, immer tiefer. Wärme drang von der Magengrube aus, erregend bis in die Finger- und Zehenspitzen der Zuhörer. Tränen traten ihnen in die Augen, in ihrem Inneren regten sich Herz und Eingeweide. Fort, sie schmolzen, fort, fort, sie vergingen, schwanden hin. Plötzlich, in überraschend verändertem Ton, trompetete die Stimme, »Horcht, horcht!« Sie horchten. Nach einer Pause flüsterte sie nur noch, aber ihr Flüstern war durchdringender als der lauteste Schrei. »Die Schritte des Allerhöchsten!« Immer wieder. »Die Schritte des Allerhöchsten!« Das Flüstern wurde leiser und leiser. »Die Schritte des Allerhöchsten auf den Stufen!« Wieder Schweigen. »Die Schritte des Allerhöchsten! Oh!« Sie hörten sie, sie hörten, wie sie leicht über die Stufen sich ihnen näherten, immer näher kamen über die unsichtbaren Stufen. Die Erwartung, einen Augenblick lang gelöst, spannte sich abermals, straffer und straffer, fast bis zum Reißen. Und plötzlich war der Augenblick des Reißens da. Mit weit geöffneten Augen und Lippen sprang Morgana Rothschild auf. »Ich höre ihn«, rief sie, »ich höre die Schritte des Allerhöchsten.« »Er naht«, schrie Saroyini Engels. »Ja, er naht, ich höre es.« Monisma Heckel und Bosch Kawaguchi erhoben sich gleichzeitig. »Oh, oh, oh«, Drahtleite legte unartikuliert Zeugnis ab. »Er naht«, gellte Bernhard Bokanowski. Der Vorsänger neigte sich vor und entfesselte mit einem Fingerdruck ein Tollhaus von Zimbeln und Blasinstrumenten, einen Tropenkoller von Tamtams. »Oh, er naht«, kreischte Marlene Dieterding. »Ei, ei«, es klang, als würde ihr die Kehle durchgeschnitten. Siegmund fühlte, dass es höchste Zeit für ihn war, etwas zu tun. Er sprang auf und brüllte, »ich höre ihn, er naht«. Es war eine glatte Lüge. Er hörte nichts, gar nichts, trotz Musik und steigender Erregung. Aber er gab den anderen an Arme schwenken und Gebrüll nichts nach, und als sie zu hopsen und zu stampfen und sich zu mischen begann, hopste und schlitterte er mit. Rund um den Tisch zogen sie. Eine Tanzprozession im Kreis. Jeder die Hände auf den Hüften des vor ihm Tanzenden, immer herum, immer herum. Alle brüllten wie aus einer Kehle, stampften im Rhythmus der Musik, schlugen den Takt auf dem Hinterbackenpaar vor sich. 12 Paar Hände bewegten sich wie eins. Von 12 Paar Backen kam, wie von einem, ein lautes Klatschen. 12 in einem, 12 in einem. »Ich höre ihn nahen«, Die Musik wurde schneller, hurtiger stampften die Füße, rascher, immer rascher klatschten die Hände. Und auf einmal verkündete ein mächtiger synthetischer Bass die nahende Entsühnung und höchste Erfüllung aller Vergemeinschaftung, das Kommen des Zwölf in einem, die Fleischwerdung des größeren Seins. Rucci Pucci sang die Stimme, während die Tantams ununterbrochen in einem fieberhaften Zapfenstreich dröhnten. Rucci Pucci, welch ein Fortspaß, Mann und Weib Befreiung findet, durch die Allmacht seines Worts, das Rucci Pucci euch verbindet. Rucci Pucci, die Tänzer wiederholten den liturgischen Kehrreim. Während sie sangen, verblassten die Lichter. Sie verblassten und wurden zugleich wärmer, strahlender, röter, bis die zwölf Tänzer sich schließlich im Purpurdunkel eines Embryonendepots bewegten. Rucci Pucci! In blutroter Finsternis kreisten sie noch eine Weile, klopften immerzu den endlosen Rhythmus, dann ging ein Schwanken durch den Reigen, der Kreis riss, löste sich, und seine Teile sanken paarweise auf die Sofas, die als äußerster Kreis den runden Tisch und seine Stuhlplaneten umgaben. Rucci Pucci! Zärtlich gurrte und girrte der tiefe Bass. Im rötlichen Dunkel schien es, als schwebe eine riesige Negertaube voller Wohlwollen über den nun bäuchlings oder rücklings hingelagerten Tänzern. Sie standen auf dem Dach. Der große Henry hatte soeben zwölf gesungen. Die Nacht war still und warm. »War es nicht wundervoll?« meinte Monisma Heckel. »Einfach wundervoll.« Sie sah Sigmund hingerissen an, aber ihre Verzückung war frei von Unruhe oder Erregung. Denn Erregung bedeutet mangelnde Befriedigung, wogegen ihr die stille Ekstase der Erfüllung zuteil geworden war, nicht bloße Sättigung und Auflösung, sondern der Friede der Ausgeglichenheit, der im Gleichgewicht ruhenden Lebensenergien, ein üppiger, lebensvoller Friede. Denn die Eintrachtsandacht gab, wo sie empfing. Sie nahm nur, um zu schenken. So hatte auch Monisma ihr Wesen erfüllt, vollkommen gemacht. Sie war auch jetzt noch mehr als nur sie selbst. Fanden sie es nicht auch wundervoll? Wollte sie durchaus wissen und sah Sigmund mit übernatürlich leuchtenden Augen an. »Ja, ich fand es wundervoll«, log er und sah weg. Der Anblick ihres verklärten Gesichts war zugleich Vorwurf und höhnende Erinnerung an seine eigene Besonderheit. Er war jetzt ebenso unerträglich einsam wie vor der Andacht. Sogar noch mehr, wegen der unausgefüllten Leere in ihm, der schalen Sättigung. Abgesondert und unentsühnt, während die anderen zum größeren Sein verschmolzen waren. Einsam sogar in Morganas Umarmung, ja noch einsamer, noch hoffnungsloser ihr selbst als je zuvor. Aus dem purpurnen Dämmerlicht war er mit einem bis zur Qual verstärkten Wissen um sich selbst in das gewöhnliche, grelle elektrische Licht hinausgetreten. Er fühlte sich restlos elend. Und vielleicht, Monismas leuchtende Augen klagten ihn an, vielleicht war es seine eigene Schuld. »Wirklich wundervoll«, wiederholte er. Aber er konnte an nichts anderes denken als an Morganas Braue.